la la la la la la la la la la la la. Lichterfahrt Lindler, ein Funken Hoffnung 2022 am 9. Dezember 2022. Treffen 16 Uhr Industriegebiet Hommerich. Abfahrt 16.45 Uhr Welzen Kutschweg. Lindlerer Straße bis Ecke Hochstraße, Hochstraße bis Köttingen, Johann Breiden Asselstraße, Burghof, Laurentiusstraße, Frielinghausen bis L299. Das ist die Lennefetalstraße. Richtung Lindler bis Kreuzung Wilhelm-Breidenbach-Weg, Vossbrucher Straße, Korbstraße, Dr. Meinerzagenstraße bis Kreisverkehr Borromäusstraße. Hauptstraße entgegen der Einbahnstraße bis Übergang Pollerhofstraße, folgen bis Kreisverkehr Rheinstraße, Lindenallee, Ahornweg, Kastanienweg, Hammerschmidtallee, Lingenbach, Abschluss Nordparkplatz, Freilichtmuseum inklusive Auflösung. Bitte verteilen Sie sich an der Wegstrecke und halten Sie eigenverantwortlich genügend Abstand. No Farmer, No Food. Ja, auf diesem lustigen Flyer hat man ganz oben Girlanden, in der Mitte den Text, unten ein paar Bilder lustiger beleuchteter Trecker und zwischen diesem Bitte verteilen Sie sich an der Wegstrecke und den lustigen Treckern einen Ausschnitt einer Uhr und der Zeiger zeigt 5:12. Was wollen Sie uns damit sagen? Ja, die Lichterfahrt oder wie ich auch sagen möchte, der Funken Hoffnung, bunter Trecker. 17 Kilometer, 120 Trecker durchs Gemeindegebiet. Die An- und Abfahrt mal nicht eingerechnet. Wie viel Liter Sprit werden das sein? Und wie hört sich das an? Hören wir einfach mal rein. Die Luft ist schwanger von Dieselabgasen. Irgendwelche Karnevalsmucke an bunt beleuchteten Treckern. Ruhestörung nachts. Da sind sie wieder. Die bunt beleuchteten Trecker. Kaum kriegt der Bauer seine 300 Euro Gasprämie, zack in Diesel umgewandelt. Ja, man kann sich den Gestank hier im Dorf kaum vorstellen. Bedauerlich, überaus bedauerlich, dass man in Zeiten der Energiekrise jetzt so viel Lärm machen muss, Diesel verheizen muss nach dem Motto Trecker fahren, Trecker fahren, Trecker fahren, Trecker fahren. Was machst du denn am liebsten? Trecker fahren. Und was machen sie in Wirklichkeit? Sie zeigen jedem, der sich das Gas und das Heizöl nicht leisten kann, im Endeffekt den Mittelfinger. Aber das nennen sie dann, ja, wir müssen ein Fünkchen Hoffnung bringen. Wenn ich die Dinger hier sehe, die haben mit Sicherheit auch alle irgendwie eine Zulassung einer STVO. Nein, haben sie nicht. Es ist echt bitter. Und ich sah das damals schon kritisch. Und ich sehe es auch heute wieder kritisch, dass hier irgendwelche Trecker-Fetischisten meinen, sie müssen jetzt hier einen Pseudo-Karnevalsumzug durch einen Ort fahren. Ja, aber naja, ist halt Weihnachten, bald, und Adventszeit. Aber was weiß ich schon. Und mit diesen traurigen Gedanken schalte ich aus. We'll be right back. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 119. Diese Konserve hätte von einer Geocache-Wartungsrunde handeln sollen. Hätte, denn aufgrund eures Abstimmungsergebnisses wurde als Konserve 118 das Nordfriesland-Urlaubs-Special Teil 7 von 7 vorgezogen. Am zweiten Advent wollte meine Holde unbedingt auf den Meinerzagener Weihnachtsmarkt, zumal sich unweit von dort eine vermeintliche Attraktion angesagt hatte. Weil vor der Kür jedoch die Pflicht kommt, lavalierschrittierten wir zunächst um die Linge. Doch hört selbst. Ja, wir befinden uns an einer Kaffeerösterei, kurz vor der Staumauer der Lingeseetalsperre. Und ja, hier geht eine 30er Straße rauf, bis zu dieser Kaffeerösterei. Das interessiert aber diese VW-Busfahrer alle nicht. Die heizen hier nämlich wie Tier, auch gerne auf den Schotterparkplatz, dass die Steine spritzen. Tja, ihr wisst, was ich solchen Menschen wünsche. Genau. So, hier geht es steil bergauf. Bin jetzt schon wieder total außer Atem. Der schlimmste Anstieg unterwegs. Ja, aber die Holde sagt, es ist der schlimmste Anstieg. Und dann sind wir oben und dann geht es einfach nur noch einmal rund um die Talsperre. Der Mesotrope-See. Schautafel. Lese ich jetzt nicht vor. Unten oder oben? Dann kommen wir nachher über die Staumauer zurück. Aha. Warum? Der Weg geht doch normal über die Staumauer. Ja, wir gehen hoch und rum. Wir gehen so um den See. Ach, wir gehen nicht über die Staumauer und dann da hinten rum? Nein, wir gehen. Ah ja, stimmt, da ist der. Alles klar, verstehe. Ja, ich dachte, wir hätten auf der anderen Seite geparkt. Na gut. Also einmal im Uhrzeigersinn um die Talsperre. Ist aber gut gefüllt. Na ja, geht. 2 Meter könnten noch. Hä? Das mach ich nachher von da. Von hier oben brauche ich nicht. Außerdem habe ich mein Handy dabei. Ach, nein. Doch. Ist da irgendwas mit Dose? Nö. Nichts mit Dose. Hier gibt es eine Dose. Hier könnte man irgendwie hoch oder. Nee, auf der anderen Seite ist eine. Habe ich aber keinen Bock. Ja, es ist temperaturtechnisch sowas bei 0 Grad. Wir haben heute den 2. Advent, den 4.12. 4., ne? Ja. Den 4.12.2022 und auf manchen Ästen ist noch raureif bzw. Reste von Schnee. Ja, stopp. Ja. Moin. Parfum. Ja, mit so einem Hauch von Beckenstein im Abgang, finde ich. Naja. Ob es der Herr war? Keine Ahnung. Aber ich meine, hier waren auch schon mal irgendwelche. Ach, ich vertue mich mit den Talsperren schon mal, aber ich meine, wir waren hier schon mal. Wir sind hier aber archiviert, weil keine Smileys von mir waren. Ja. Raubfische. Was haben wir denn hier? Sportfischerverein der Oberen Volme e.V. Für die Pflege und Errichtung des Gewässerlehrpfades ist verantwortlich. Siehste. Also Raubfische, die Bachforelle, der Zander, der Hecht, der Barsch, der dreistachlige Stichling, der Stör und der Wels und der Bachsaibling und der europäische Aal. Da guck. Eigentlich könnte ich ja von da unten noch ein Foto machen. Muss die Holde halt mal warten, einen kleinen Moment. Weil von hier hat man einen ganz guten Blick auf die Staumauer. Und auf eine Kolonie Gänse. Die gucken jetzt ein bisschen angestrengt, weil ein dicker alter Mann in die Richtung geht. Aber ihr müsst nicht wegschwimmen, Kinders. Ich bleib jetzt ja hier stehen. Ja, es sind 5 Kilometer hier einmal rund. Ungefähr, so wie ich geguckt habe. Mir kommt meine Holde schon wieder entgegen. Hat wahrscheinlich keinen, ne? Sie dreht um. Ich dachte, sie hat schon wieder keine Lust mehr. Nein. Scherz, die hat sich bestimmt gefragt, wo ich bleibe. Hier sind die nächsten Gänse. Scheint ein Gänsesee zu sein. Und Schwäne haben sie auch, oder? Da vorne. Wow, was man hier so alles hat. Doch hier ist es eigentlich schön. Idyllisch, würde ich mal sagen. Klapperst du denn vor dich hin? Unschön. Also ich war ja gestern auf einem Weihnachtsmarkt in Wiel. Und da ist immer eine schöne Ausstellungsfläche. Früher im Rathaus, jetzt im Gemeindehaus. Und da hat eine junge Frau selbstgemachten Schmuck verkauft. Ein großes Schild dran, PayPal möglich. Also nicht nur Bargeld, kein Kartenlesegerät, nein, PayPal. PayPal. Ja, neue Trend auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, warum nicht? Also gehst du dann hin, zahlst mit PayPal, ja, kann die dann direkt gucken, ob es auch wirklich bezahlt ist? Ja, du gibst die E-Mail-Adresse ja an und dann kann die auf ihrer App sehen, dass es da ist. Und so eben mal zurückbuchen kannst du nicht, oder was? Nein, kann ich bestimmt auch, aber das, wenn ich sowas kaufe oder wenn ich mit irgendwem, dann mache ich ja Freunde PayPal, aber da muss ich ja schon geschäftlich, weil damit die ihre Gebühren zahlen muss. Und dann, glaube ich, ist das wieder anders versichert für die Verkäufe. Aha. Ja, dann ist das jetzt das Neueste. Ja, ich meine, man muss sich natürlich auch überlegen, ne? Also auf dem Weihnachtsmarkt hier auf dem Dorf, also mit Kartenlesegerät, das könnte auch schon mal eng werden, ne? Ja. Wenn da jetzt jeder auf diesem Weihnachtsmarkt ein Kartenlesegerät hätte und das über eine SIM eingebucht, tja, ich weiß nicht, ob das so einen normalen Mobilfunkmast nicht möglicherweise überfordert. Bei uns ist nicht so viel Umsatz, dass sich die anteiligen Gebühren dafür rentieren. Ja. Ja, das ist sehr teuer für den Anbieter, also für den Verkäufer, so ein Gerät zu betreiben. Aha. Und da muss man schon diverse Einnahmen haben, damit sich das rentiert. Deswegen schreiben auch viele Kartenzahlungen erst ab 10 Euro möglich. Ja, aber das ist ja eigentlich albern. Nee, das ist rechtlich nicht haltbar. Aber wenn allein schon so ein Schild viele davon abhält, zu zahlen mit der Karte, dann haben sie das ja gewonnen. Naja, das ist halt, einerseits wollen sie alle nicht mehr mit Bargeld, andererseits wollen sie aber auch nicht immer mit Karte. Also wenn das jetzt so kompliziert wäre. Ich denke, das Handling mit Bargeld ist ja streckenweise komplizierter als mal eben mit Kärtchen. Ne? Ja. Also nicht nur für den, der kauft. Du musst abends nicht deine Blechdose zur Bank bringen, in der Hoffnung, dass dich keiner überfällt. Du musst mal anfangen damit, dass du kein Rückgeld ausrechnen musst. Ja. Wenn das nicht jede Kasse immer so schön rausschmeißt, dann haben ja die NachwuchsverkäuferInnen Schwierigkeiten. Du meinst wegen der exorbitanten Mathematikkenntnisse und Fähigkeiten? Ja. Ja, das wäre so ein Ding, sollte man eigentlich, obwohl, warum sollte man denn heutzutage in Deutschland den Jugendlichen großartig Kopfrechnen beibringen? Wir wissen doch, die sind alle zu was Höherem geboren, die werden sowieso studieren und keine handwerkliche Geschichte machen und sie haben ja immer einen Taschenrechner dabei. Also mit dem Handy oder, ne? Warum sollst du noch was im Kopf rechnen? Du musst tippen können. Doof ist das, wenn du jetzt keine Hände, obwohl, geht ja vielleicht auch so mit Spracheingabe. Ne, wenn du keine Finger hast. Ja gut, Stift nützt ja auch nichts. Wenn du keine Finger hast, kannst du nicht halten. Das ist eine neue Tafel. Nein, eine andere Tafel. Eine weitere Tafel. Der Fisch des Jahres 2014 ist der Stör. Und der Fisch des Jahres 2015 ist der Huchen. Der Huchen heißt übrigens Hucho Hucho. Und der Stör Acipensa Sturio. Ja. Jetzt gibt es da natürlich auch noch ganz viel Text. So richtig viel Text, aber den lese ich euch nicht vor. Ich mache nicht mal ein Foto und lese es auch nicht von zu Hause aus. Ich gehe davon aus, dass man die alle hier für so einen für einen Geocache braucht. Dass man die hier alle für einen Geocache braucht, weil hier geht nämlich so ein Multi rund, mutmaße ich. Wer weiß das schon? Ja, und dann habe ich die nicht und kann den nicht von zu Hause lösen. Und es ist mir sogar, es ist mir sogar scheißegal. Bitte? Wenn du die Fotos machen wolltest, für den Cache zu Hause zu lösen, solltest du Geotagging aktivieren. Geo wat? Tagging. Ah, Geotag, Tagging? Ein Foto. Ja, warum? Musste doch nicht. Musste doch nicht. Ich erzähl doch, in welcher Reihenfolge ich dran vorbeigegangen bin. Kann doch nicht so schwer sein. Und überhaupt, taggt das Handy das nicht automatisch? Ich habe das abgeschaltet. Aha, naja. Ich habe, glaube ich, Standort sowieso abgeschaltet. Ja. Ist mir aber auch egal. Mir jetzt ein bisschen blöd. Weil da ja schon, also weil ich erzähle ja so, ach, ist ja auch egal. Da ist schon die nächste Tafel. Das geht hier richtig ab. Eigentlich könnte man hier auch mit dem Auto vorbeifahren, aber die haben hier so hässliche Schranken aufgestellt und mit dem Schloss verschlossen. Fische in unserer Talsperre. Der Karpfen, der Hecht, das Rotauge und der Zander. Zander ist lecker, sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Karpfen ist ein Gründler, der schmeckt manchmal so ein bisschen so modderig, je nachdem wie man den macht. Den empfehle ich nicht so, aber Zander ist schon fein. Wir sind jetzt auf Höhe des Campingplatzes, da geht der Weg dran vorbei. Da haben die sich ja hier streckenweise ganz schöne Villen gebaut. Das sieht nicht mehr nach normal Camping aus, das ist hier schon Zweitwohnsitz. Der eine und andere hat hier sogar sein eigenes, ist das ein Tretboot oder was? Nee. Also hinten die beiden Löcher, die zeigen ja eher so, da waren mal große Auspuffrohre drin. Ich weiß es nicht. Egal. Aber schön hier. Ja, mecker du, Amsel. Nee, der mit der Villa, mit dieser Strandvilla mit Seeblick, lädt gerade seinen großen, geräumigen Camping, wie heißt das, Campingmobil? Der Essener mit der Strandvilla lädt gerade sein geräumiges Wohnmobil aus. Da ist, wow, Konservendosen bis zum Abwinken drin. Mann, diese Camper, die haben ja richtig viel Geld. Also richtig viel. Oder das ist hier sein Erstwohnsitz. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, hier stand ich schon mal mit dem Auto. Hier unten. Wegen dem Cash. Oder ich habe sogar hier geparkt. Hier am Rand. Ich weiß nicht, dass du mit deinem Brotauto jetzt sitzt. Nee. Nee, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, aber irgendwas war da. Ich meine, hier habe ich echt mal gestanden. Da war was von wegen, hier darfst du nicht her, aber das ist jetzt Ewigkeiten her. Und da vorne die Schranke, die sieht relativ neu aus. Ach, auf der anderen Seite ist auch ein Campingplatz. Der ist aber nicht so schön. Der ist, glaube ich, mehr ranzig. Du meinst, das ist die, ach guck mal, hier liegt ein Stiefel. Ein einsamer Stiefel. Hier sind die Hemden und da ist die Bronx. Ja, die Lingesee Bronx. Darf man das sagen? Boah. Nein, warum? In so einem privaten Podcast, nimmt man seine private Meinung oder die private Meinung der Holden veröffentlicht, ist das ja überhaupt kein Problem. Was stehen denn da vorne für Leute rum? Machen die eine Führung? Also die haben Weihnachtsmützen auf. Es ist keine Anglergruppe. Eine Wandergruppe, aha. Ja, ich meinte ja neulich schon. Du bist sehr leise. Ehrlich? Ja. Und du nuschelst. Eben habe ich mich bemüht. Mir sind die Lippen kalt. Mir sind die Lippen kalt, mir sind die Lippen kalt. Nee, das sage ich jetzt nicht. Danke. Ja, kannst du dich noch an damals erinnern? Als... Nein, an damals, als Autos noch Türschlösser hatten. Damals, wo man mit dem Schlüssel physikalisch, also wo man diesen Schlüssel in dieses Schlüsselloch stecken musste und dann drehen. Und dann machte das Klack und innen ging der Nupsi an der Türe hoch. Und dann war die Türe auf. Und dann kommst du morgens zu deinem Auto und drehst, also erstmal kriegtest du ja den Schlüssel nicht rein. Weil das Eistau im Auto lag. Weil das Eistau im Auto lag und weil das der Türschloss enteisert in flüssig, dann klappte das nicht so. Und dann hat man schon mal ab und zu den Schlüssel selber mit Feuerzeug warm gemacht, weil damals rauchte man ja auch noch, hatte man Feuerzeug dabei. Keine Streichhölzer, weil die waren immer schon aus so schnell. So, und dann hat man mit der Flamme den Schlüssel erhitzt, aber nicht zu dolle, sonst schmolz der Plastik. Und dann hat man den ein Stück reingesteckt. Und dann wieder warm gemacht, ein Stück reingesteckt, irgendwann bis er ganz reinging. Und dann musste man aber wieder rausziehen, nochmal warm machen, damit auch innen die Feuchtigkeit im Schloss so weit abtaute, dass man es dann drehen konnte. Steht denn da Halt? Und da ist Halt, aber ich will die Schilder mal eben ein Foto machen. Ja. Steht ein Subaru, guck mal, ein weißer. Die Leute haben ja auch Geschmack. Ah, das erklärt's. Hier ist ein Laich- und Brutschongebiet, was nicht betreten werden darf, laut Wupperverband. Und deswegen sind da drin, damit man das auch auf dem Wasser sieht, Schilder. So, deine Tasche rappelt. Auf jeden Fall könnte ich jetzt weiter erzählen, aber da kommt das nächste Schild. Deswegen mache ich noch mal kurz eine Pause bis zum Schild. Wenige Meter und da sind wir auch schon. Friedfische. Friedfische sind der Schuppenkarpfen, der Spiegelkarpfen, der Bitterling, der Graskarpfen und das Moderlieschen. Zum Moderlieschen. Oh, Moderlieschen, das kommt passend, ne? Moderlieschen, meine Fresse, hat die ein paar Fängen drauf. Moderlieschen, erzähle ich später was zu. So, wir waren beim Türschloss enteisen. So, und jetzt hat man das Ding aufgekriegt, also konnte den Schlüssel drehen. Und dieses Martyrium passierte eigentlich so ziemlich jeden Morgen, wenn es halt kalt war. Dann gab es irgendwann, was dann immer noch passiert, komme ich gleich drauf. So, und dann gab es irgendwann batteriebeheizte Stäbchen. Das heißt, man hatte so ein Teil, doppelt so groß wie so ein Feuerzeug, waren Batterien drin, konntest du vorne so einen Metallpin rausschieben und den steckte man in das Schloss und der wurde warm und taute dann das Schloss von innen auf. Auch super, aber wenn es richtig kalt war, war auch meistens die Batterie leer. Wie auch immer, und so richtig gut funktionierten die ohnehin immer nicht, weil irgendwie wurde das nicht so richtig warm. Also, weil die Passform war halt, glaube ich, nicht so da. Und so ein Schlüssel ist halt formschlüssiger als nur so ein 2 mm Metallstäbchen. Wie auch immer. So, jetzt warst du also in deinem Auto drin und mit ein bisschen Glück hast du dir beim Öffnen der Türe, es reicht ja nicht, dass du nur das Türschloss offen hattest. Nein, du musstest ja auch noch die Türe selber öffnen. Und wenn du nicht vorgesorgt hattest, war da die Türdichtung meistens am Auto angefroren. Weil früher wurden die Dichtungen nicht wie bei den Autos heutzutage noch vernünftig mit Metall abgedeckt, sondern lagen relativ frei da. Lambacher Höhe. Camping- und Mobilheimplatz. Genau, hier ist noch ein bisschen Straße. Hier klapperst du auch lauter. Und hier ist eine private Wiese. Kein Hundeklo. So. Also, du hattest Glück, wenn die Dichtung nicht an der Türfalz oder an der Rahmenfalz kleben blieb. Und dann, ich hätte nämlich gedacht, dass wir hier parken, aber egal. Und dann stiegst du also ein, machst die Türe zu. Noch ein Forester. Ja. Modelljahr 2003, aber in Rot. Hässlich. Aber das Modell selber ist schön. Oder machtest du die Türe zu, aber mittlerweile war alles schon wieder so kalt, dass der Schnapper von der Türe nicht um den Bolzen schloss. Das heißt, du machst die Türe zu, bumm, und die Türe machte nicht klack, sondern fump, ging einfach wieder auf. Sie schloss nicht ab. Man musste, aha, ja, das kann man machen. Also, genau, ein Mercedes, der steht hier und hat ein Papierkennzeichen vorne dran und auch hinten auch ein Papierkennzeichen, also einfach so ein bisschen Backpapier und da steht dann GM irgendwas. Also ich möchte das jetzt nicht vorlesen. Auf dem öffentlichen Parkplatz. Das heißt im öffentlichen Verkehrsraum. Interessant. Liebe Hundebesitzer, Hundekot schmeckt weder den Kühen im Gras noch uns um Gemüse. Bitte nehmen Sie Rücksicht. Das ist hier einfach so eine Weide. Naja, und der Hund läuft frei und die Frau auch. Und der Herr leint ihn jetzt an, damit er nicht mehr kacken kann. Und das reimt sich. Und was sich reimt, ist gut. Moin. Tja, die Straße hier geht mit gehörigem Abstand um den oberen Bogen oder der Staumauer gegenüberliegenden Bogen der Talsperre vorbei. Sehen kann man von ihr im Moment nichts. Wir sind jetzt gleich am Ortsschild von Wernscheid. Und hier hat einer, das ist ja ein Wahnsinnsteil, hier hat einer richtig Solarzellen. Was macht er denn damit? Ja, es sieht aus wie so ein Stahlträger, motorisch betrieben. Da sind 1, 2, 3 mal 3, 4, 5, 3 mal 5, 15 Solarmodule drauf. Und die komplette Dach hat er auch mit Solarzellen vollgepappt. Und dieses Teil hier vorne, Das kann er exakt der Sonne ausrichten. Ja. Moin. Und ich mutmaße, dass sich das Teil dann exakt der Sonne nachdreht, damit es immer optimal beschienen ist. Ja, kann man machen. Hofcafé, 600 Meter. Aha, da ist noch ein Schild, aber leider auch Leute, die vor dem Schild sitzen. Also lese ich euch das nicht vor. Machen die da trinken? Aber die saufen da doch irgendwas. Ich glaube, die haben ein Kind. Ist das überhaupt ein Kind? Irgendwas saufen die da. Ja, sieht alles sehr seltsam aus. Ist mit E-Roller, mit diesen E-Scootern unterwegs. Aha. Moin. Hallo. Ist das hier ein Löschteich? Hier vorne ist auf jeden Fall eine Wasserentnahme. Sieht so aus. Löschwasserentnahmestelle, tatsächlich. Der Überlauf geht auch in Richtung Talsperre. Ja, nee, die haben tatsächlich, also die Erwachsenen Bier und das Kind Cola. Ja. Und dann E-Scooter fahren, Hicks. Warum nicht, wenn er sich entzündet? Hier ist ja eine Löschwasserentnahmestelle. Ach, fährst du einfach rein da. Das kühlt dann schon. Wir haben ja jetzt hier Temperaturen um die 0 Grad. Hier liegt da immer noch irgendwie weißes Zeug, so Dings, auf irgendwelchen Blättern und Ästen und Weidepfosten. Dings halt. Ich habe keine Ahnung. Das ist hier eine interessante Wasser. Die haben ja sehr viel mit Beton eingefasst. Hier auch die Brücke, Stufen drin. Hier vorne der Abzweig, damit da Wasser hinkommt an dieser Entnahmestelle. Das ist schon interessant. Wir müssen jetzt nach rechts. Es ist so. Die geht jetzt hier unten an der Talsperre lang. Ich hatte mir das Luftbild angeschaut. Wisst ihr, hier ist Linge, Gemeinde Marienheide. Hier ist ein Pfosten. Wow. Vom Leben im Auenwald. Meine Fresse, Herr der Ringe, wa? Jahreszeitlich bedingt unterliegt die Wasserführung von Bächen und Flüssen ständigen Schwankungen, sodass die beidseitig dieser Fließgewässer vorhandenen Zonen zeitweilig überschwemmt werden. Ach ja, der Auenwald. Seht ihr, steht noch mehr, aber kommen Autos. Und dieser Fußgängerweg hier um die Linge herum ist durch eine Leitplanke separiert. Deswegen kann man hier gut gehen. Klar. 300 Meter weiter. Eben hing er noch am Haus. Haben Sie den Nikolaus gesehen? Nee, den Weihnachtsmann. Habe ich aber deiner Bekannten schon erzählt. Frag die mal. Okay. Hallo. Hallo. Dann hast du erstmal die Aufnahme. Hallo. Wir müssen uns hier warm laufen. Hallo. Ach, Kinder belügen, so schön. Frau hält schon Abstand für den Fall, dass sie die Leute kennt. Ja. Also die Damen hier mit diesen Mützen, mit diesen Nikolausigen, die sind aber doch alle sehr voluminös. Die haben so meine Form. An der Hüfte etwas mehr. Kann das sein? Hier dieses Vermodderte, das ist der obere Bereich der Talsperre, der im Moment relativ trocken liegt, dieses Brutgebiet. Das nicht betreten, ne? Hm, genau. Genau ditte. Ditte, ditte ist es. Ja. Wo waren wir eigentlich eben? Ach so, genau. Also man hat die Türe vom Auto dann zugemacht, aber sie ging dann immer wieder auf. Da hat man den Wagen laufen lassen, also warm laufen lassen, was man ja nicht soll, und die Düsen Richtung Tür eingestellt. So Hitze richtig warm und dann Richtung Tür. Und irgendwann wurde die so warm, dass sich die Mechanik, diese Schließmechanik der Türe gelöst hat. Und dann konnte man die Türe zumachen und dann blieb die auch zu. Das dauerte so 5 Minuten. Ja, und dann konnte man wegfahren, weil ansonsten bestand ja immer die Gefahr, dass die Tür aufgeht wenn man rausfällt. Weil damals hatte noch nicht jedes Auto Anschnallgurte. Und wenn es Anschnallgurte hatte, haben die wenigsten die auch benutzt. Ja, so war das damals. Hammer. Da macht er auch nichts, wenn du nicht angeschnallt warst. Bing, bing, bing, bing, bing. Ich wollte noch was anderes erzählen, ne? Doch, ich habe gesagt, das erzähle ich später. War das nicht mit den Dichtungen? Nee, das mit den Dichtungen, das war ein ganz anderes Thema noch. Habe ich schon wieder vergessen. Jetzt beim Kinderbelügen habe ich das. Na, das sind sie auch selber schuld, beim Quatsch nehme ich voll. Bitte? Man sehe doch, dass du der Grinch bist. Genau. Wobei, ja, nicht wirklich. Der Grinch ist ja der Usimo. Und dem mache ich den Job auch nicht streitig. Der Grinch-Helfer. Ist ja auch nicht ganz so grün. Ich könnte diesen Krampus mimen. Aber dann müsste ich mir so eine bescheuerte Maske aufsetzen. Mit so einer bengalischen Fackel durch die Gegend ziehen. Mit so einem Zottelfell. Dann, das könnte möglicherweise dann den Poilettentapir triggern, wenn ich mir so ein Fell anziehe. Ja, und dann mit dieser Maske und diesem Fell und dieser Bengalo-Fackel und in der anderen Hand einen Stock irgendwelche Leute in der Fußgängerzone verprügeln. Nee, aber das habe ich jetzt. War es der Laubi? Könnte sein. Dem ich auf Twitter und auf Mastodon folge. Der hat das von so einer süddeutschen Stadt mal videotechnisch ins Netz gestellt, wie das so ist mit diesem Krampus. Ja, ja, ja, das ist ja der böse Helfer vom Nickelklaus oder ich weiß ja nicht. Ich kenne mich damit ja nicht so aus. Das ist ja sowieso alles erstunken und erlogen. Ja, gibt ja weder den einen noch den anderen. Ja, den Herrn Bischof. Und der hat die ganzen Nikoläuse aus Nickelläusen gebacken und den armen Kindern in der Adventszeit zum Essen gegeben. Ja, damit die Erwachsenen weiter ihr Fleisch und die guten Sachen essen konnten und die Kinder hatten nur Kekse. Und Schokolade. Auf Nikoläusen? Nein. Guckst du dir aber mal von der Firma mit dem Glöckchen an. Du meinst, wo der Weihnachtsmann da die ganze Zeit seine Glocken läutet? Ja, das sieht aber mehr aus wie Nikolaus, als wenn ein Weihnachtsmann war. Naja. Das ist der mit der falschen Farbe, der Weihnachtsmann. Ah. Aber der Nikolaus ist doch der, der normalerweise nicht so eine komische Weißrandmütze trägt, sondern der Nikolaus, der hat ja diese... Mitra. Was? Eine Mitra. Ja, von mir ist auch das. Also der hat ja diese komische Mütze, die so aussieht wie so ein Kirchturm. Mitra? Ja, so eine Mütze, die aussieht wie so ein Kirchturm. Die ist so gespalten. In der Mitte ist so, als würde da gerade so ein Alien schlüpfen. Dann sind das so zwei Halbschalen in Kirchturmform. Die hat der auf. Und dann hatte der diesen Krummstab. Das heißt hier so eine Stange, wie hieß der Typ noch? So ein Stab wie hier der Zauberer da, der Mithrandil, der, wie heißt er denn? Der Weiße, der Graue, der Gandalf. Sag ich doch. Mithrandil. Also, und dann hier so ein Wanderstock wie dieser Mithrandil, Gandalf, nur oben mit so einer Schnecke dran. Und da hat sich nämlich irgendwann ein kluger Bäckergeselle, der sich zuerst auf Eulen und Meerkatzen versteift hatte, gedacht, ich mache diese Bischofsschnecken und die werden jetzt, also hier mit Rosinen und die, ne, kennste, diese Bischofsschnecken, die werden jetzt nur noch so als Gebäckschnecken verkauft, immer noch, kriegst du überall. So ist das. Und hätte es damals den Indiana Jones schon gegeben, dann wäre der hingegangen und hätte diese Stange mit dieser Schnecke in irgendeine Steinplatte reingesteckt. Und wenn dann die Sonne im richtigen Moment drauf geschienen hätte, hätte er auch die Aachener Printen gefunden. Das klappte aber nicht, weil der Bischof hatte ja diesen Stab und der Indiana Jones, den gab es ja noch gar nicht. Und so hängt das alles zusammen. Das wird ja immer besser. Moin. Also die einen führen ihre Kinder spazieren, die anderen führen ihre Hunde spazieren, die älteren Damen ihre Mäntel und Handtaschen. Und hier ist dann auch die andere Seite. Sieht düster aus, ne? Hier die Holzteile, die sehen aus, als hätten sie die noch mit diesem, wie hieß das früher? KKK. Hat dieser Anstrich auf Teerbasis hier, auf dieser Krebserzeugende, dieser, damit nie was fault. Mit dem haben die auch früher diese Eisenbahnschwellen. Also das ist ja hier alles so ein bisschen Hölle. Nee, schön ist das nichts. Die andere Seite ist wirklich so, wow. Denkst du auch, da bist du Das sind hier die Leute, die gucken immer nach Norden. Das da drüben ist der Südhang. Das ist da, wo diese Hunde verboten sind. Ja, ist der Südhang. Angeln ist schön. Angeln ist das Beste. Gewässerschutz und Jugendarbeit schön. Ja, nee, das ist, wie gesagt, der Südhang. Und da ist immer schön. Und hier guckst du Richtung Norden. Und im Süden hast du den Hügel. Das ist schade. Ja, und Coca-Cola hat sich ja, darf man das sagen? Nee, ne? Doch, darf ich sagen. Ich mag keine Werbung für die. Also diese Zuckercouleur-Getränkefirma hat ja dann irgendwann diesen werbeträchtigen, dickbäuchigen, rot bemantelt und bemützten Mann erfunden. Und vor Jahren, Jahrzehnten quasi, auch irgendwann mal angefangen, rote Autos mit Lichterketten zu behängen. Also Trucks. Und damit durch die Gegend zu touren, um die Zuckercouleur-Getränke zu promoten. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Meines Wissens ist es so. Ich kann mich aber auch irren. So, haben die also. Jo, und heute, just heute, ist so ein Truck in Meinerzhagen. Und weil der da ist und in Meinerzhagen Weihnachtsmarkt ist, haben wir uns heute überlegt, wir gehen um diese Lingesee-Talsperre und danach nach Meinerzhagen auf diesen Weihnachtsmarkt und auch kurzen Blick auf diesen Weihnachtstruck der Zuckercouleur-Firma. Ja, was ich ja auch gehört hatte, ist, die Energiepreise sind ja noch nicht sonderlich hoch. Deswegen sind die ganzen Lichterketten-Trecker-Junkies wieder unterwegs. Genau, und brettern wieder mit ihren Leuchttreckern durch den Ort. Da ich mir am Freitag andere Lichter angucke, kann ich mir leider die Trecker nicht angucken. Aha, was guckst du denn für andere Lichter an? Ich fahr zur Sonja und guck mir da die Zoolichter nochmal an. Was? Ja, die hat mir letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt, also Zoo besucht. Und dieses Jahr fahren wir vor Weihnachten da zusammen hin. Da zahlt jeder selber. Ah, okay. Ja, bei uns werden sie wieder durch den Ort fahren. Ja, und allen zeigen, ich weiß nicht, was das, weißt du, wir haben, Hoffnung aber, ja, Hoffnung, was denn? Dir muss man keine Hoffnung geben, anderen gibt das vielleicht Hoffnung. Das Mumpitz, das ist doch, kein Hoffnung geben, das ist, weißt du, die fahren dahin, hauen da richtig Diesel raus, inklusive Feinstaub, hupen rum, machen Lärm. Weihnachtsmusik. Weil, ja, die hörst aber oftmals nicht. Weil der Trecker so laut ist. Dezember Träume und die Weihnachtsbäckerei ist immer so. Ja. Oder sie reißen das Ding so weit auf und dann zahlen sie nicht mal GEMA dafür wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber das ist so eher so mehr. Das hat für mich einen sehr bitteren Beigeschmack. Aber vielleicht haben sie ja auch, also wenn sie zu Hause Gas haben, dann kriegen sie ja wahrscheinlich diese Energiekostenpauschale und dafür können sie sich dann den Sprit für den Trecker kaufen. Naja. Sollen mich alle für hassen, ist mir egal, ist aber meine Meinung. Weiß ich nicht, ob sowas sein muss. Was soll man denen dann zeigen? Ha, guck mal, hier Hoffnung. Ich habe hier eine LED-Kette, die braucht nicht viel an meinem Trecker. Und da habt ihr die Hoffnung, weil mein Treckermotor ist warm, mein Arsch auch. Und mir geht es so gut, dass ich mir das leisten kann. Und ihr armen Schweine, guckt euch meinen Trecker an und habt mal ein bisschen Hoffnung hier. Aber sowas von, das ist ganz toll. Wohl kaum. An dieser Stelle Dieselflocken auf mein Haupt, denn so wie ich es im Internet lesen konnte und wie ich es auch damals verstanden habe, hat ja so ein Verein Landschaft Verbindung aus Nordrhein-Westfalen 2020 erstmalig Lichterfahrten zu Zeiten des Corona-Lockdowns initiiert und die Absicht war, Menschen in Seniorenheimen, Kinderkrankenhäusern, ähnlichen Einrichtungen eine Freude zu bereiten und die regionale Landwirtschaft zu beleuchten. Und dazu sind sie dann halt mit diesen Traktorkonvois durch die Gemeinden gezogen. Jetzt ist der Hintergrund aber ein anderer, beziehungsweise wurde der Hintergrund erweitert. Denn die Landwirte haben zwar diesen Slogan der letzten Jahre beibehalten, aber sie soll nicht nur der Bevölkerung einen Funken Hoffnung bringen, sondern den Landwirten diese Hoffnung ebenso, weil sie systematisch dazu gezwungen werden, eine Hoftür nach der anderen zu schließen. So las ich es im Internet. Also fahren die mit ihren bunt beleuchteten Treckern weiter durch Dörfer und Städte, aber auch mit der Intention, auf ihre persönlichen Probleme und auf ihre persönliche Misere aufmerksam zu machen. So ist es also richtig und so kommt es aber in dem, was ich vorher gesagt habe oder vielleicht auch noch gleich sagen werde, nicht so rüber. Wusste ich nicht, aber jetzt. Ändert aber nichts dran, wie ich die Aktion insgesamt finde. Wenn man dann schon keine Kohle hat, Geld für Lichterketten und Sprit rauszufeuern, sinnfrei, macht die Sache noch ein bisschen bedenklicher in meinen Augen. Also scheint mir hier gut gemeint, mal wieder nicht gut gemacht zu sein. Aber das ist halt meine persönliche Meinung. Und damit zurück zur Linge. Was haben sie da oben für ein Schild? Spring nicht rein, sonst musst du sterben, oder? Oder so. Wie auch immer. Nee. Aber wir werden sehen. Ja. Aber davon erzähle ich vielleicht am nächsten Wochenende. Natürlich werde ich das da bei dem Termin tragen. Hier kann man Boote slippen, guck. Fische in unserer Talsperre. Hatten wir das nicht eben schon? Nee. Barsch, Schlei, Bachforelle und Elritze. Jetzt weiß ich es wieder. Elritze und Moderlieschen. Ja, früher, in meiner Kindheit, als wir da noch immer angeln waren, war das Angeln mit lebendem Köderfisch noch erlaubt. Und dann hatten wir in der Regel Moderlieschen oder Elritzen. Die waren so 3-4 cm lang. Die hat man dann mit dem Rücken brutal auf den Angelhaken gespießt. Und dann durften die mit dem Angelhaken oder am Angelhaken durch den Teich schwimmen, damit der Herr Hecht oder der Herr Zander dieses Fischchen sieht, es schnappt und man dann an dem Haken nicht nur dieses Moderlieschen oder die Elritze, sondern auch den Hecht oder den Zander hat. Oder den Barsch, je nachdem. Manchmal auch eine große Forelle. Das klappte ganz gut. Raubfische eben. Das Unangenehme war natürlich, dieses kleine Tierchen, also dieser kleine Fisch, musste natürlich ziemlich leiden. Weil stell dir mal vor, man schiebt dir so eine Metallstange durchs Kreuz. Ist natürlich nicht schön. Tut weh. Und gut, dass das dann auch irgendwann verboten wurde. Nichtsdestotrotz angelt man ja heute immer noch mit Regenwürmern und Maden. Und die spießt man natürlich immer noch lebend auf den Haken auf. Fahrbare Badestelle oder Bootsanleger? Ja, das ist ja ein fahrbarer Bootsanleger für Kanus. So ist das. Angeln. Also ich möchte jetzt hier keinem irgendwie das Angeln mies machen. Es ist ein schöner, beruhigender Sport. Und wenn man das nicht nur um des Angelns wegen, sondern auch macht, weil man die Fische nachher isst, ist das auch eigentlich vollkommen in Ordnung. Aber man muss sich immer darüber im Klaren sein, das eine oder andere Lebewesen leidet drunter. Das ist nun mal so. Restaurant und Café. Das sieht aber auch nicht mehr so aus, als würde es betrieben werden, ne? Obwohl, da ist noch ein Fenster auf. Oben steht sogar was auf dem Tisch. Aber von hier hinten sieht das eher baufällig aus. Guck mal, unten das ganze Fundament ist gerissen. Ja, schön ist anders. Der Eutrope See. Noch so ein Schild. So, die Staumauer. Klimper, Klimper. Klimper. Ja, sieht aus, als wäre jetzt gleich Abend, ne? Aber ist es nicht. Jetzt mal gerade 3:15. Dezent. Nee, da fehlt schon einiges. Muss man immer Pegel gucken, was wir haben. Also, höchstes Stauziel 341,15 Meter über Normal Null. Stauziel 340,55 Meter über Normal Null. Und wir sind bei 337 Meter über Normal Null. Derzeit jetzt. Und hier ist der Überlauf. Interessant. Hier ist die Überlauftreppe. An dem hier waren ja auch mal irgendwelche Platten dran, ne? Das haben sie abgefrickelt. Metall geklaut. Ein großer Schieber. Echt Trauerspiel. Diese Anlage wird videoüberwacht. Aha. Also, Lingesee-Talsperre. Kann man schön spazieren gehen. 5 Kilometer. um die 8000 Schritte. Frau kommt jetzt mit was anderem. Stunde 10 einmal drumherum. Wenn man, ja, nee, gemächlich war es nicht, war schon recht zügig. Also wir schleichen ja hier nicht. So, und jetzt fahren wir zum Weihnachtsmarkt, oder wie? Wenige Kilometer später trafen wir in Meinerzhagen ein. Meine Holde parkte auf dem Berg, wohlwissend, dass sowohl die bunt beleuchteten Zuckercouleur-Limolaster als auch die Kirche nebst Weihnachtsmarkt im Tal standen. Ich befinde mich gerade in Meinerzhagen am Kreisel von der, ja, wo es auch zur Skischanze geht. Schützenkreisel. Das ist die Schützen da oben. Horido, Horido. Aha. Ja, dann ist es die, dann ist es der Schützenkreisel. Ich meine, hier oben lag auch mal irgendwas mit dem Geocache. Ja, wir gehen den Trampelweg über die Wiese. Ja, hier ist ein Trampelweg über eine Wiese. Und wir gehen jetzt runter nach Meinerzhagen, weil da die Zuckercouleur Weihnachtstrucks bzw. einer davon ist. Und dieser Weihnachtsmarkt um die Kirche. Es ist jetzt noch nicht heimelig, es ist noch hell, es ist Nachmittag, 3:15. Am 2. Advent 2022 hätte ich jetzt vielleicht auch nicht sagen müssen, weil das ja eben Anschluss an die Lingeseetalsperre kommt. Aber ihr seid ja auch gewohnt, dass ich schon mal zwischen den Daten springe. Deswegen ist es vielleicht nicht die dümmste Idee. So, wie schön das nach, also hier ist echt noch Schnee auf der Wiese. Wie schön das nachher wird, weiß ich nicht. Ist keine Tasche? Nee. Wo ist die denn? Ach so, da hinten. Ah, toll. Warum sage ich was? Jetzt hast du es freigerappelt und jetzt rappelt es wahrscheinlich die ganze Zeit wieder. Egal. Ja, und da gehen wir jetzt hin. Und dann gucken wir mal, wie da die Stimmung so ist. Vielleicht kriege ich ja auch einen Glühwein. Kommt ein bisschen drauf an, wie viel da los ist. Wenn das dichtes Gedränge ist, überlege ich mir vielleicht eine Maske aufzusetzen. Mich kennt ja hier keiner. Dann müssen wir diesen Berg gleich wieder zurück. Nein, nein, das flacht sich ab, bis wir fertig sind. Du bescheißt mich doch. Ah, das hätte ich mal wissen müssen. Naja, wenn das da nämlich zu voll ist, dann werde ich da eine Maske tragen. Mich kennt ja hier keiner. Dann können sie alle von mir halten, was sie wollen. Aber nur weil wir draußen sind, heißt das ja nicht, dass da nicht jeder dicht rum aerosolt. Wir gehen jetzt erst zur Stadthalle runter, oder was? Ja. Weil da dieser Truck ist. Okay. Die Menschenmengen an. Die sich den Weihnachtstruck angucken wollen. Ja, wir kennen den ja noch, ja, wenn es überhaupt noch der ist, von damals TM, als die zum ersten Mal hier in Deutschland rumgegurkt sind. Ich weiß gar nicht, wo waren die? Am Famila, am Kaufhof waren die. Ja, Famila, Dieringhausen. Und da waren die. Kaufland heißt es jetzt. Kaufland, okay. Ja, auf jeden Fall, da waren wir. Und da haben wir uns dann auch so ein batteriebetriebenes Modell, also batteriebetrieben heißt, es war eine Batterie drin und dann konnte man ihn anschalten und dann leuchtete dann auch so ein Plastiklichtleiter einmal rund um das Ding rum in Löchern. Also sah aus, als hätte eine Lichterkette. Es ist ein billiges, primitives, mieses Modell, was dem Original in keiner Weise nahe kommt. Aber man hatte damals einen der Begehrten, habe ich glaube ich immer noch, ja, irgendwo. Irgendwo in der Schachtel versteckt. Nein, nein, darfst du nicht mitnehmen. Eine Keksdose haben wir da auch gekauft. Eine Keksdose? Ja, stimmt. Richtig. Ja, also wir haben da auch diesen Promo-Scheiß früher gerne. Ja. Aber naja, mal gucken. Ich weiß gar nicht, das war damals, glaube ich, ein Peterbilt, der da war. Ein Peterbilt oder ein Mac? Nee, ich glaube Peterbilt. So, und jetzt mal sehen, wenn das jetzt hier ein Volvo ist oder ein Scania, dann ist es das dann auch nicht mehr. Aber wir werden sehen. Die Menschenmassen halten sich noch in Grenzen. Hier gibt es auch noch ohne Ende Parkplätze, aber wir stehen ja schon ganz gut da, wo wir stehen. Dann müssen wir da geradeaus runter. Da vorbei, wo wir schon mal ein Event besucht haben. Ah. Mit den Würstchen, du erinnerst dich? Nee, Ich erinnere mich nicht. Oder war das dieses... Kartoffelsalat in so einem Rondell? In einem Ambiente mit... Was? Winterfeger und... Ja. Ach, da. Du meinst, man kommt am Friseursalon vorbei. Ja, der Friseursalon. Dann sag doch mal, kommt am Friseursalon vorbei. Es geht gar nicht um Namen. Friseursalon hätte ja hier reicht. Nur ich habe gedacht, hier irgendwie, wir waren ja hier schon mal in ganz komischen Parks. Irgendwo in ganz komischen Parks, da gab es dann auch Würstchen, da hat man sich einen Arsch abgefroren. Und das waren so ganz komische Sachen, wo wir schon überall gewesen sind. Also wenn du jetzt sagst, Event, das sagt mir gar nichts. Na, das habe ich nicht verstanden. Ja, das habe ich jetzt dazu. Ach, auf einmal. Ja, dann... Ne, Indoor-Events hat man in meiner Zeit nicht viele. Das ist auch nicht ein Outdoor-Event, wo wir Würstchen gegessen haben. Ah, das kann ja in der Nähe sein. Marienheide waren wir mal in einem. Okay. Ne, also, das ist alles nicht so einfach. Mir rutscht die Hose, ist viel schlimmer. Gürtel vielleicht mal was enger schnallen. Zum Glück kennt mich hier keiner. Was natürlich doof wäre, wenn ich gleich eine Maske aufsetze, nuschel ich natürlich ziemlich, ne? Weil dann ist ja hier so mit Aufnahme nicht so, oder? Ich müsste mir das Mikro an die Maske klippen oder ich nehme es komplett mit rein. Aber ich glaube, dann ist in der Maske der Schalldruck richtig mies. Also so, da hat dann Spookify direkt eine ganz andere Bedeutung. Wir müssen gleich diesen kilometerlangen Berg wieder hoch. Boah, ich fass es nicht. Hättest du mir gesagt, dass das da unten in diesem Loch ist, ne? Du weißt, du hast selber geguckt, wo das ist. Ich habe doch keine Höhenlinien da drin gehabt. Sehe ich denn bei Google Earth, was jetzt tief ist und was oben ist? Natürlich nicht. Liegt da bestimmt auch noch eine Dose, ne? Hier da in dem Gestein. Ja, stellt sich gerade 1,769. Der Super E5. Stelle ich mir auch richtig gut vor, wenn du hier Carwash machst und du hast Minusgrade, kommst aus dem Ding raus, hast du dann wahrscheinlich vor der Halle direkt so eine Eisfläche bergunter. Das erinnert mich so ein bisschen damals an dieses Indoor-Event Abschlusskegeln vom S9-Club. Da sind wir ja auf dem Kopfsteinpflaster oder auf diesem Verbundsteinpflaster mit dem Auto, sobald es einmal rollte, bis zur Straße durchgerutscht. Stehenden Reifens, die 50, 60 Meter bis zur Straße und dann, da war dann geräumt. Hölle. Ja, das war brutal. Da nützt dir nichts. Was haben wir an Weihnachtsbaum? Man kann auch Kerzen reinhängen. Aber da oben an der Schanze ist es ja noch schön warm gewesen, aber jetzt wird es immer kälter. Ah, ich glaube, ich habe meine Schritte. Irgendwas vibriert. Ziel. Das ist ja schön. Geht schon los. Krieg schon einen Misanthropie-Schub hinterm anderen. Hier einen Husten. Die anderen stehen als Pulk mitten auf dem Bürgersteig. Das hat die Kirche. Die haben mir einen Bürgersteig gesalzen. Ja, kann ich sehen. Ja, genau. Das war dann schon mal das erste Statement. Die Meinung des heutigen Tages. Da kommt einer mit Frau und Kind und sagt so einen Scheiß. Ich denke, die waren beim Weihnachtsmarkt oder beim Zuckerkulör-Truck. Wir gehen mal schauen. Ja? Und wir haben nicht gefragt. Es kam spontan. Jetzt durch die Fußgängerzone gehen oder an der Straße gehen? Fußgängerzone. Ja, da am Baum wieder. Und hier war unser erster Hilfekurs in den Bäumen. Im Dezember letztes Jahr. Ich könnte jetzt so sagen, so. Ein Leute haben wir nicht gefragt. Ja, was sehen wir? Oh, Leonita! Wir hätten noch was erleben können. Was war's jetzt? Warum? Ich habe da auch keine dickere Haare. Oben drauf. Gib mir die Hand und wir gehen zusammen. Willkommen im Kabinett der Peinlichkeiten. So, können wir jetzt gehen? Ja, irgendwie. Weiß ich nicht. Hä? Zu viele Leute. Was willst du? Irgendwie mit Hintergrund. Jetzt? Ja. Gut. Sehr schön. Ja, den kann man irgendwo trinken. Das muss ich nicht hier machen. Weil. Ich dachte auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, der Weihnachtsmarkt, der ist ja da oben an der Kirche. Ja? Ich würde sagen, wir. Es wird ja wieder so ein Ding. Das erzähle ich euch, glaube ich, nicht hier. Erzähl besser eine Bratwurst. Sieht so aus, als könnte man sich da schnell was besorgen. Wolltest du einen haben? Ja. Einen roten? Nein. Problem ist halt, wenn was? Stell dich doch weg, doch danke. Stehen, wo ich dich verlasse. Nee, da würde ich ja mitten zwischen den Leuten stehen und mitten zwischen den Leuten möchte ich nicht stehen, weil wenn ich mitten zwischen den Leuten stehe, da müsste ich wieder eine Maske anziehen, da kann ich keinen Glühwein aus einer Papptüte. Weißt du? Lass uns mal irgendwo hingehen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Da steht die Polizei. Wow, drei. Heidenei, drei Polizei. Weihnachtsmann wird hier fahren. Hör mal, ich. Also, schön, dass wir spazieren gegangen sind. Die Weihnachtstruck-Geschichte, wie soll ich es sagen? Ich stelle mich hier mal so hin, damit die Leute glauben, dass ich mit dir rede. Ich muss dich nicht angucken. Nee, guck dir ruhig die Landschaft an. Nein, die. Bekanntes Treffen. Die Leute. Ach, nee. Also, die Weihnachtstrucks, es ist so eine reine. Wie soll ich sagen? Kommerzveranstaltung, du sagst das richtig. Also da stehen drei Trucks, ne? Drei waren es, oder? Ich meine drei. Mindestens. Bei manchen ist, also in einem ist eine Ausstellung drin. Da geht man hinten rein und vorne wieder raus. Die Holde sagt, die hatten wir damals auch. Der andere kann die Seitenfronten öffnen. Da drin ist ein Weihnachtsmannwagen. Und ich denke, da setzen sich halt Leute rein. Da werden sie fotografiert und dann kostet wahrscheinlich das Foto 30.000 Euro. Draußen stehen sehr viele Menschen, ähnlich wie im Phantasialand zu Höchstzeiten, die sich da in stundenlangem Warten zu diesen Trucks bemühen. Und dann läuft noch nicht mal Weihnachtsmucke. Alle versuchen irgendwie ein Foto zu machen, husten freudig vor sich hin, Aerosolen in großer Masse. Wir haben dann auch ein Foto gemacht und sind dann schnell weg, weil ja, auch das war früher mal besser. Und dann sind wir jetzt zu diesem Weihnachtsmarkt in Meinerzhagen gegangen. Ja, wir gehen ja noch hin. Im unteren Bereich hat meine Holde mir einen Glühwein besorgt. Im Pappbecher. Schmeckt widerlich süß. Nicht unbedingt das Prickelndste, aber naja. Man nimmt, was man kriegen kann, um sich diese Aktion hier schön zu trinken. Wir sind jetzt den Berg ein Stückchen hochgegangen in Richtung Kirche. Die steht hier auf einem Hügel. Da kommen auch immer eine Menge Leute her. Manche gehen auch dahin. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Da ist eigentlich der Kirchplatz und theoretisch auch der heimelige Weihnachtsmarkt. Ich hoffe, es ist nicht ganz so hügelig wie auf dem Weg dorthin. Und bei diesen Zuckercouleur-Trucks. Und ich werde euch berichten. Komm Gibt's da noch was trinken? Oh Gott! So wenig Menschen sind. Zack. Ich weiß. Ich bin einmal da vorne gewesen, hab gesehen, was das für ein Gedränge ist, und hab mir gedacht, seid ihr alle bescheuert? Ich gehe da doch nicht rein. Und dann links und rechts nur Beschwerden. Was ist denn hier los? Was ist denn hier für ein Gedränge? Ich glaube, wir gehen jetzt hier irgendwie. Kann man hier vorbei, weg nach da unten? Oder geht das? Nee. Ja, nee, das sieht, oder? Ja, doch, die gehen ja auch daher vielleicht. Vielleicht wohnen die ja hier oder so. Ja. Könnte klappen. Nee, da, das muss ich mir nicht geben. Bitte? Was die für ein Sicherheitskonzept? Ja, keins. Definitiv keins. Also, sorry, aber... Echt? Oh, hi! Die Aerosolen sich hier hin und her? Das ist Irrsinn. In Wiel hast du mittlerweile an den S-Ständen abgetrennt, wo du anstehst und dann auch eine Richtung da anstellen und da bezahlen. Ja. Ich bin 3 Meter hinter dir, ich höre dich nicht. Ah, geh rückwärts. Was steht hier? Ihr Event in besten Händen. Ja, wenn das die Eventplanung und die Dienstleistung war, dann danke. Da ist echt das Letzte, oder? Meine Fresse! Du kannst doch nicht die schönen Stimmen und Häuschen, die Sonne, die Ente stellen. Nee. Das ist so fast... Vor Corona forsche, was da für Massen los waren. Ja, aber Corona ist ja vorbei, das siehst du ja. Ja. So Irrsinn. Nee, aber das ist ja dicht an dicht. Ja, alle kotzen hier vor sich hin und husten wie die Wilden. Und das da. Nee, aber ist doch vollkommen egal. Ich brauche weder Grippe noch Corona noch irgendeine andere respiratorische. Und vor allen Dingen das Schlimme ist ja, Leute wissen ja, dass sie krank sind und gehen trotzdem. Nö. Das ist echt das Letzte. Schon die Hälfte Berg schon wieder hinter uns. Wir gehen gerade runter. Ja, aber wir müssen da gleich rechts hin, das ist nicht mehr so schön. Also ich habe die letzten 2 Wochen insgesamt nicht so viele Huster gehört wie jetzt in der letzten halben Stunde. Das kann ich nicht von mir behaupten. Ja gut, du hast ja diese ganzen lungenkranken Kinder in deiner Einrichtung. Mit diesem RV-Virus, oder wie der heißt, oder RS. RS, however. Ja, so ist das nun mal. Warum macht man das nicht an der Fußgängerzone Fußbreite? Ja, oder auf diesem komischen Platz vor der Stadthalle. Ach, nee, da stehen ja diese komischen Trucks und... 30, hat er auch nicht verstanden. Also, da stehen halt... Da stehen ja diese ganzen komischen Trucks und ja, da geht's dann auch nicht. Und da stehen die Menschen genauso gedrängt. Aber da stehst du halt in deiner Aerosolbubble, ne, weil sich keiner bewegt. Ja. Also, das hat sich jetzt nicht gelohnt, dieser zweite Teil. Zu wissen, was man nicht möchte. Ja. Weihnachtstagen, Weihnachtsmarkt in die Kirche. Genau. Das ist das Fazit. Ich möchte nie mehr Weihnachtsmarkt in Meinerzhagen um die Kirche. Und die Zucker-Couleur-Konzentrat-LKWs, die muss man, glaube ich, auch nicht mehr haben. Die sehen bestimmt schön aus, wenn sie fahren. Ich hätte das schon gerne mal. Aber mein Einwand tatsächlich keine Weihnachtsmusik. Was war das? Ja. Also... Das darfst du ja nicht mehr machen, weil das kann ja Leute triggern. Wenn du Weihnachtsmusik spielst, zum einen triggert das ja vielleicht Leute, die nicht an unsere traditionellen Weihnachtswerte glauben. Und Ja, Moment, wird noch besser. Und es ist natürlich recht gematös, ne? Eigene GEMA-Konditionen auswandeln könnte. Ja. Würde, sollte. Aber die könnten ja dann den Werbesong spielen mit, hat auch damals diese Frau gesungen, die dann nachher mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Ja. Ne? Also den könnten sie spielen. Das ist ja ihr Ding. Ja, aber den willst du dir auch nicht von 15 bis 20 Uhr anhören. Also ich finde ja, die Menschen, die sich da hinstellen, um in diese Trucks zu gehen, die sollten das auch aushalten müssen. Ja, aber die, die in den Trucks arbeiten, dachte ich jetzt. Was? So viel Geld kannst du nicht verdienen. Ja, bitte. Man zwingt sie doch nicht. Was sagst du denn zu unserem neuen Zaun da, das Holzzäunche da? Was soll ich dazu sagen? Der sieht aber blöd. Wer streicht den denn dann? Väteraktion zur Not. Wir haben Hausmeister oder Väteraktion. Ah, Väteraktion. Mal auch bunt, jeder mit seinem Kind eine Platte gestalten. Am besten vor oben spitz machen, dann sieht es wie ein Bleistift aussieht oder wie ein Buntstift. Genau. Ich mache jetzt mal aus. Wir sind am Auto. Eine Episode voller Weihnachtsglück von mir für euch. Am 5.12.2022 brach kurzfristig der Winter ein. Schnee zierte morgens die Autos und diese wiederum vereinzelt Leitplanken und Gräben. Auch wurde es abends merklich dunkler. So gesehen also die besten Voraussetzungen am 6.12. Nikolausi! Ein Elektroauto Probe zu fahren. So fanden meine Holde und ich uns gegen 16.30 Uhr im Autohaus unseres Vertrauens ein, um den lange erwarteten Wagen in Augenschein zu nehmen. Lange erwartet deshalb, weil er mein Interesse weckte, als er vor Monaten angekündigt wurde. Als endlich absehbar war, dass er auch in Europa erhältlich sein würde, sagte ich meinem Autodealer, dass ich den gerne mal Probe fahren würde, sobald sich die Gelegenheit böte. Worauf ich nun gern im Vorfeld hinweisen möchte. Die nachfolgende Aufnahme entstand bei einer privaten Probefahrt und spiegelt lediglich unser persönliches Erlebnis mit und unsere Ansichten über das Fahrzeug wider. Dieser Podcast spielte weder eine Rolle, die Probefahrt machen zu dürfen, noch haben wir dadurch irgendwelche Vorteile, weshalb es sich nicht um Werbung handelt und unsererseits auch nicht handeln soll. Nachdem der Nutzungsvertrag geschlossen war, erhielt meine Holde den Schlüssel und wir begaben uns allein zum Auto, weil unser Verkäufer des Vertrauens gerade noch Kundschaft hatte, wir aber dort offenbar ebenfalls ein gewisses Vertrauen genießen. Ich respektierte den Wunsch meiner Holden, als erster zu fahren. Doch hört selbst. PRND. Okay. Ja, das ist hier sehr eng. Ich empfinde das als... Was macht er denn jetzt? Ich schnall mich an, er fährt das Ding nach vorne. Ja, also, ich befinde mich in einem Solterra, Subaru Solterra. Und guck mal, wie ich das Lenkrad einstelle. Das ist schon oben und auch schon hinten. Ja, ist schon ganz hier. Ganz oben und ganz hier. Muss ich ein bisschen runter machen, sonst sehe ich nicht, was da hinten ist. So, anmachen. Zum Starten Bremspedal drehen und Powerschalter drücken. Das machen wir jetzt mal. Aha. Das ist das Tolle an dem Auto. Man hört ja keinen Motor, ne? Achtung, fahren Sie rücksichtsvoll. So, also Push ist N. Ich würde mal sagen, wir gehen hier mal auf D. Oder R wäre gut. Drücken. Rückwärts. Ah, das ist so. Die 24. Ja, das ist die 24. So, dann gibt es hier irgendwo, Licht ist schon an. So, dann gibt es hier aber auch irgendwo Scheibe. 25 Grad ist ein bisschen viel. Ne? Ja, lass er erstmal warm werden. Was klingelt er denn? Ja, der vorne vorsteht. Ja, wahrscheinlich. Na gut. Hat er eine Handbremse? Hat er wahrscheinlich nicht. Da ist eine Handbremse. Die teste ich mal eben. Nee, die Handbremse ist angezogen. Der will nicht rollen. Aber das mit der Lüftung, das ist mir noch ein bisschen wenig. Oder weil die Handbremse noch angezogen ist oder weil hier noch irgendwas sieht. Ich weiß nicht. Er sagt irgendwas mit ready. Er blinkt mir noch. Oder weil das hier zu kalt ist oder... Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich teste jetzt mal einfach. Pass auf, ich gehe jetzt einfach nochmal hier noch. Push. D. Jetzt fahren wir mal eben nach hier. Passen wir da durch. Drehen. Du fährst jetzt nicht rüber in deine Parklücke und dann drehst du von da. Das ist wahrscheinlich der Rückwärtsfahrdings. Also immer drücken und dann rücken. Das ist wie wir meins festhalten, ja? Okay. Will er uns jetzt helfen? Prinzip verstanden. Sie kommen zurecht. Ja, ich habe es verstanden. Ja? War ja auch relativ einfach. Ja, es ist intuitiv. Ja. So ein bisschen. Genau, man hat halt eben das Cockpit so gesetzt, dass man drüber gucken muss über das Lenkrad. Wohl. Mhm. Aber da muss man sich dann eben individuell was ausgucken. Ja? Muss man sich überlegen, genau. Ja. Sitzheizung dementsprechend haben sie auch gefunden. Das ist auch wichtig. Nee, die Sitzheizung kannst du ausmachen. Die brauche ich nicht. Wollte ich jetzt gerade ausmachen. Ja, genau. Da gibt es auch einen Automatikmodus, für den man drücken kann. Ja. Man hat auch noch die Möglichkeit, auf Sport oder auf Dings zu schalten. Genau, das haben sie schon alles begriffen. Ja, dann kann man eben noch den Fahrmodus wählen. Wobei ich jetzt gestehen muss, ich habe da keinen großen Unterschied gemerkt zwischen dem Sportmodus und dem Eco-Modus. Wir probieren das mal aus, solange wie die Batterie noch hält. Ja, was hatten wir noch an Reichweite? Er war nochmal gefahren, 148 Kilometer. Ich weiß nicht, warte, hier steht irgendwas mit 116, 148, wir schauen mal. Rechts ist die Reichweite, das sind die 148. Ja, so weit werden wir wahrscheinlich nicht fahren. Alles klar. So einmal um Block oder so. Machen Sie das gerne, ich bin ja bis 18 Uhr hier. Alles klar. Ja. Wenn noch Fragen sind, dann jetzt oder dann viel Spaß. Oder wir rufen an. Alles klar. Dankeschön. So. Jetzt hat. Licht ist an. Worauf wartete der? Hier noch mehr? Guck mal, was da ist. Er ist ziemlich unübersichtlich. Also das ist eben das schöne Leise hier an dem Auto. Das ist ungeschlagen. Hinten ist er auch. Versuch doch mal die Heckscheiben-Dings zu finden. Da wahrscheinlich, ne? Weil hinten ist nämlich dicht und da sehe ich nichts. Das ist ja schon mal ganz schön, so vom Antritt her, ne? Das war nur so ein bisschen. Ich mache mir jetzt mal ganz kurz. Ja. Das ist ordentlich, da kann man gut mitleben. Ja, ich weiß. Ja, ich sag nur, der Sand. Das ist nur, ja. Richtig. Aber muss man mal ausprobieren, da war ja jetzt noch nichts. Ne? Also alleine schon jetzt von der Lautstärke. Das Radio an, ne, ich hoffe nicht. So, da ist 70 zu Ende. Ja, dann müssen wir das mal leise machen. Ich versuche das jetzt mal. Ja, also so fährt er sich nett. Sehr leise, wesentlich leiser als dieser Cupra. Vom Licht her schick. Ja, geht so. Blickfeld ist okay. Liegt gut. Jetzt will ich nur nicht hoffen, dass es hier irgendwie glatt ist oder so, aber kann man bei dem auch Traktion gucken. Ja, muss ich gleich ein bisschen spielen, wenn du dann fährst. Aber so vom Fahren her ist das schon... Er ist ganz gut gefedert, finde ich. Also das ist schon nett. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ist das die Rekuperation? Das ist, das weiß ich noch nicht, wie ich das hier zu halten habe. So rekuperiert er stärker. Ja, es ist doof, wenn man einen hinter sich hat. Was hier blöd ist, ist, wenn du hier Eis in der Säule hast, ne, du kannst nicht sehen. Also der hat die A-Säule ziemlich weit vorgezogen, das gefällt mir so nicht. Der zeigt das da vorne an den Dingern an, das Rekuperieren. Wenn du vom Gas gehst, dann leitet er ja die Energie zurück. Das Grüne, was da links runter geht. Ja, das Grüne, was da links runter geht, genau. So, ich fahre jetzt mal an den Rand, damit ich das Auto hinter mir weg habe, damit ich ein bisschen besser spielen kann. So. Also, das kann man nämlich hier einstellen. So, was ist das? Drive Mode. Was haben wir denn hier für Drive Modes? Zeigt der hier irgendwas an? Ja, Power. Ah, der Power Modus. Gut, da wissen wir Eco, Normal. Dann wissen wir jetzt, dass wir hier normal, also dass der nur einphasig zu laden geht, das ist natürlich doof. So vom Fahrgefühl ist es schon schön. Jetzt weiß ich nur nicht, wo wir hier hinfahren, von wegen oben Block. Aber es ist geil leise, ne? Mhm. Dann werde ich nicht dran gehen müssen. Ja, aber das ist schon... Das ist ein Ton, das ist nicht. Ja, aber es ist, man kann sich ruhig unterhalten, das ist total dezent. Die Schildererkennung scheint zu funktionieren. Er sagt jetzt ja 50, das ist gut. Immer noch 143 Kilometer. Ja, ist halt vom Beschleunigen. Ist halt vom Beschleunigen, ne? Ja, ja, das sind hier die... Da kannst du die Rekuperation einstellen. Weil du schaltest ja quasi nicht, ne? Aber wenn du bergunter fährst, dann hast du halt die Möglichkeit... das Abbremsen so einzustellen, weil er hat ja keine Motorbremswirkung in dem Sinne. Aber er spult halt die Energie, die du nicht brauchst, quasi als Dynamo. Ja, kannst du hier richtig... Also ich mache das trotzdem wie runterschalten? Ja, genau. Und das ist wie runterschalten. Du schaltest nicht runter, aber du gibst halt einen stärkeren magnetischen Widerstand vom Motor her. Das heißt, wenn du gar keine Rekuperation hast, dann würde der Wagen einfach weiter rollen, als hätte der nichts. Was ist mit dem jetzt? Ja, genau, fahr da mal weg. Aber das ist schon geiles Fahren. Aber wie gesagt, die B-Säule, die ist gewöhnungsbedürftig. Dass das Lenkrad zu niedrig ist, finde ich schön. Doof ist jetzt halt, dass Berufsverkehr ist und dunkel. Da fahren macht da nicht Spaß. Mit den ganzen Autos mit so viel Licht und hier durch den Ort ist natürlich auch doof. Ich weiß nicht, ob es hier noch irgendwann mal über einen Berg geht, aus diesen Ortschaften raus, weil Probefahrt in einer Ortschaft ist natürlich dämlich. Und dass hier keine... Ja? Du bist schon der Held, du blödes Schwein. Mal ruhig. Aber da hat er ein Problem mit, ne? Drängelt sich rein und meint wegen ihm müssen alle bremsen. Nein, müssen sie nicht. Ja, aber der macht hinten die Scheibe nicht frei. Das ist schon mal nervig. Aber hinten die Heckscheibenheizung ist da an, oder? Das ist etwas an, was ich als Heckscheibenheizung identifizieren oder interpretieren würdest. Ja, weil wie gesagt, hinten ist beschlagen und da... Ja, das ist halt Umluft. Umluft? Ja. Haben wir ja wohl nicht an. Nein. Das Zeichen. Ja, muss ich gleich mal gucken. Also fährt sich nett. Wie gesagt, du brauchst nicht viel Gaspedal. Um hier zu halten, das ist schon, ich weiß nicht, ob er auch diesen Modus hat, so nach dem Motto, wenn du einen Fuß vom Gas nimmst, fängt er sofort an, stark zu rekuperieren, also quasi er bremst, wenn du, na, passen wir noch drüber, ach, da geht's Richtung Autobahn, da will ich aber nicht hin, oder willst du auf die Autobahn, nee, ne? Aber das ist schon ein schönes Gefühl. Jetzt dahin Richtung Kreuztal wieder. Dann können wir hinfahren, ne? Richtung Kreuztal. Ja, sagt er, da ist eine Ampel, ja. Geh hin, Favoriten, geh mal Favoriten. Keine? Okay, letzte. Straße, ja, dann da ja. Mal drauf. Ja, musst du vielleicht auch sagen, los. Klick mal los. The route guidance will start now. Right turn, at the end of the road. Kann man den Ton ausmachen? Der ist nämlich nervig. Sehr schön. Das hast du ja jetzt fein gemacht. That's great. sind wir halt wieder hier auf so einer Dorfstraße. Braucht ziemlich viel Elektro, wenn du hier mal richtig Gas gibst, aber es ist ein schönes Gefühl. So mit, ne? Was heißen die komischen Pfeile neben dem D da runter? Das könnte das Rekuperationsdings sein. Vielleicht ist es das ja, dass wir vierfach rekuperieren im Moment. Warte mal, ich klicke das mal weg. Ja. So, das heißt also jetzt, weißt du, wenn ich jetzt hier, ich habe jetzt einen Fuß vom Gas, ne? Du merkst, der fährt weiter. So, jetzt mache ich mal die Rekuperation an. Das heißt, ich gebe jetzt Gas. Und wenn ich den Fuß runternehme, bremst er direkt runter. Also, da kann man dann die Rekuperationsstufe sehen. Das ist sehr schön. Nee, okay. Nee, weil das ist ja dieses... Gut, da musst du den Fuß... Das ist dieser Autoscooter-Modus, wie ich ihn nenne. Ne? Also den hat er jetzt nicht zum extra Einstellen oder so, sondern das macht er dann automatisch. Was ja auch nicht das Dümmste ist. Also das gefällt mir schon sehr. Das ist schick. Ja, cool. Ja, und die Schildererkennung, die scheint vernünftig zu funktionieren. Das finde ich immer wieder faszinierend. Das große Display ist auch geil. Aber hier dieser... Also das ist hier schon eine ganze Menge Schacht, ne? So, was die hier in der Mittelkonsole haben, als hätten sie da die ganze Elektrik verbaut. Oder hier ist mit ein Elektromotor drunter. Ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt gerne mal probieren, ob man die Musik wieder anmachen kann, obwohl der Navi stumm ist. Ja, mach doch. Im Zweifelsfalle musst du dann die Lautstärke runter machen. Wahrscheinlich jetzt die... Lautstärke geht hoch und die Stummmodus vom Navi bleibt stumm. Okay. Dann gehe ich jetzt mal auf die halbe Rekuperation. Das ist nämlich einfacher, wenn ein Fuß vom Gas ist, dann verzögert er nicht so direkt. Mit der Eisenbahn neben uns. Ja. Das ist nicht lustig. Ja, aber geil leise. Der ist leiser als der Cupra. So, jetzt mache ich mal eben Fenster auf, damit man das mal... Schalten, das ist dann quasi fast wie Bremsen, stärker Bremsen, also wie bei unseren Autos auch. Schön. So vom Fahren. Was haben wir denn hier noch? Also ich kann hier Musik stoppen und wahrscheinlich lauter machen. Ja, ging jetzt erstmal nur ums Fahrgefühl, ne? Da vorne fährt schon wieder einer ohne Licht mit so einem Bus. Ja, wenn man bremst, sieht er, dass er bremst, aber da, ohne Licht. Stones, ja. Ein bisschen Licht hat er vorne. Ja, das ist hier das normale, kann auch einen Meter weiter von der Bahn runterfahren. Ach, so. Die Leute waren weit genug weg. Das zeigt dir da auch an, dass du gleich abbiegen musst auf dem Ding. Und ein bisschen Katastrophe. Wo? Da vorne. Das ist die Schnellführung, wenn du hier irgendwas anderes hast. Wo muss ich denn abbiegen? Aha, Richtung Olpe Siegen wenden. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja, es ist wirklich schade, dass es halt dunkel ist. Aber von der Größe her ist das hier Vorri, ne? Innen, auf jeden Fall. Ich würde mich gleich gerne mal hinten reinsetzen. Ja, kannst ja machen, aber erstmal wirst du dich vorne reinsetzen, mal selber fahren, das ist auch mal nett. Was holt der da? Das ist wahrscheinlich die Handbremse. Das ist hier für Parken und das ist wahrscheinlich die Handbremse. Parken könnte auch, ja, vielleicht ist das, oder das hier ist so eine, nee, das ist die Anfahrhilfe und dann trittst du hier aufs Gas und dann löst die automatisch. Das heißt so wie eine Wegfahrsperre. Du drückst drauf, wenn du Gas gibst, dann löst die. Die Rückfahrsperre meinst du? Ja, weil er hat das ja in der Form so nicht. Also ist auch eine schön abgestimmte Lenkung diesmal. Ne? Also der ist nicht so... wie der Vorri, so indirekt. Er ist direkter von der Lenkung. Das Lenkrad ist auch kleiner. Das ist, gerade, ist schon schön. Ich pack dich mal an, danke. Ah. Da kann man durchgreifen. Aha. Ja, super. Ich weiß trotzdem nicht, wofür das hier, was ist hier hinter? Das weiß ich auch nicht. Ablagefach, zum Aufladen, USB. Unter ja, kannst wahrscheinlich. Handy wahrscheinlich kannst du das Handy reinlegen, genau. Diese Schnelllade. Könnte sein. Ich fahre jetzt hier mal irgendwo an den Rand, damit du mal fahren kannst. Können wir mal eben wechseln. Aber das Licht, das ist auch noch nicht so. Was war das? Ein irgendein Lärm. Aber das Licht, das ist noch nicht so, wie ich es gerne. Also vielleicht liegt das auch an den Autos, die uns hier entgegenkommen. Warte mal, ich fahre mal hier eben raus. Ja, heizt du. Ah, ist schon wieder so ein Spinner mit so einem Lied. So, also jetzt einmal hier, einmal N. Ja, ja, da gibt es ja auch noch einen Haken. Ja. Ist schon klar. So, und wo ist da vorne das P? Ja, super. Wo stand das aber da mit dem Draufdrücken? Ja, ich drücke ja schon. Jetzt musst du auf das P drücken. So, das hier ist. Ah, nee, der zeigt es da an. Kann nicht gelöst werden. Nee, er zeigt da oben an P. Ja. Ist ja in Ordnung. Der parkt jetzt, aber da hat keine Feststellbremse. Da hat jetzt keine Feststellbremse. Das ist nur der P. Zieh mal hoch, bitte. Kannst du nicht ziehen? Runtergedrückt ist er weg. Hochgedrückt ist er da. Ah, da, ja. So, aber. Ja. Wenn ich die Fuß von der Bremse habe, dann kann er es nicht, weil zum Lösen Bremse treten, damit du nicht versehentlich hier Kind drückt drauf und das war's dann. Vielleicht ist die Verriegelung drin. Man kann sowas ja auch verriegeln. So, was ist denn hier unten drunter? Was ist denn das hier für ein Knopf? Wahrscheinlich auch so ein USB-Ladeding. So. Ja. Ach. Ja, du musst ja oben was sehen können, das ist ja das Problem. Warte mal, ich werde mich jetzt hier erstmal anschnallen. So, jetzt hoffen wir mal. Hast du ordentlich eingestellt, dann amüsier dich. Hier hast du auf jeden Fall mal super viel Platz, um die Füße hinzustellen. Also so von der Breite her ist das okay. Aber diese breite Mittelkonsole, die bin ich hier von dem BMW gewöhnt oder so. Ja, wenn du rückwärts fährst, dann blinkt er so. Der ist elektrisch verstellbar da. Und er schließt also auch ab automatisch, wenn du fährst. Das ist ja schön. Der Sitz ist sehr hoch. Ich weiß nicht, wie breit das jetzt ist. Ich bin einfach mal vorsichtig. Oh, ich denke mal ähnlich wie. Jetzt sag nicht wie der Fori, weil da weiß ich auch nicht, wie breit der ist. Nein, beim Fori ist es für mich eigentlich immer. Mitte Haube ist für mich die Kante. Aber ich weiß ja nicht, du hast jetzt ungefähr 40 cm zum Bordstein. Hat der auch Eisheit oder was? Bitte was? Eisheit? Ja. Keine Ahnung, kann sein. Wird er wohl, sonst könnte er Schilder und sowas nicht erkennen. Also er erkennt Schilder, er hat auch. Doch, ich meine, die haben alle Notbremsassistent und komplettes Programm. Also der Wagen, der hat schon sehr viele Extras. Also, dass man den Sitz hier, man kann den hoch machen. Also, ich kann die Rückenlehne neigen und ich kann nach vorne und ich kann nach hinten. Aber ich kann den hier nicht hoch und runter stellen. Den kannst du nur so verfahren. Den Fahrersitz kannst du hoch und runter verstellen. Die 30 hat er nicht erkannt. Doch, nein. Doch, jetzt ja. Aha, ein bisschen später oder was? Nee, ja. Dass er nicht erkennt, wann die 30 dann zu Ende ist. Ja, das ist natürlich, weil die kein Schild hingestellt haben. Aber jetzt kommt ja vielleicht das Ortsschild. Vielleicht checkt er das mit dem Ortsschild jetzt. Ja, weil die 70 da stehen. Können wir mal einmal so einen kurzen. Geht gut, ne? Ist aber 70. Ja, und ich fahre immer noch um 74. Ja, so wie ich weiß. Genau. Guck mal hier die Heizung. Das Licht ist super. Also hallo, ich kann da. Ja, das Fernlicht ja, aber geh mal auf Abblendlicht. Ja. Das Abblendlicht ist, ja gut, es geht. Aber ich empfinde es schon. Wenn du auf nasser Straße Leute hast, die dir entgegenkommen, ist das Licht scheiße. Sorry, aber ist halt wenig. Ne? Ich empfinde es als solches. So. Du hast jetzt volle Rekuperation. Ja, ja, und wenn du davon weg willst, musst du auf der anderen Seite klicken. Ja. Das heißt also jetzt, wenn du den Fuß vom Gas nimmst, dann lädt der alles oder das meiste halt direkt wieder rein. Auch sehr schön ist, also du hast hier furchtbar viel Platz, weißt du, mit den Beinen bis hier zum Armaturenbrett. Das ist schon schön. Jetzt hat er aber das Ortsschild nicht erkannt, er ist immer noch in der 70. Passiert schon mal. Vielleicht war er geblendet. Blinded by the light. Aber so auch der Abstand zu dem Monitor, das ist halt schön, weil der ist viel weiter weg als im Vorri dann, wenn du fährst. Und er ist höher. Das ist schon schön. Ist das hier, wo wir eben runtergefahren sind? Nein. Das kann sogar gut, nicht? Ist gut möglich. Gut möglich. Da, wo ich oben in der ersten Kurve so ein bisschen schnell war. Angstgriffe hat er auch. Schön leicht, aber nicht ganz so wertig wie in deinem Auto. Aber liegt gut, ne? So auf nass. Dann hat er dieses leichte, dieses ganz leichte Sirren. Das ist aber normal, das kommt von bei den Autos von der Untersetzung. Und natürlich kann der alle zwei Minuten hier das Wild wechseln. Ne? Siehst du an den blauen Dingern. Was? Und Wanderweg weg, also Wanderweg wechsel ist auch. Also ja. Ihr könnt Fußgänger wechseln, das ist ja noch schlimmer. Nee, aber so ist das, so vom Fahren her, auch von der Höhe her, wie du sitzt und allem, ist das schon geil. Also gefällt mir. Aber er hat das, was ich nicht so gerne mag. Er hat die B-Säule ziemlich weit vorne. Das heißt, beim Aussteigen muss man um diese B-Säule rum. Das habe ich bei dem 1er BMW schon gehasst und das finde ich bei dem Cupra auch nicht so schön. Also da hat man im Vorri selber mehr Platz. Aber naja, was willst du machen? Aber er hat halt eine gewisse Breite und er wirkt auch breit. Er wirkt auch schön wuchtig. Gut, mit 2,10 Meter, aber es ist geil. Es ist einfach nur klar. Ich habe heute über dieses, hatte ich dir erzählt, ne? Ein bisschen jetzt was für einen Podcast und für die Leute. Ich habe im Internet gesehen, es gibt jetzt ein Cupra Concept Car, Urban Rebel oder irgendwie so. Auf Basis, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht richtig verlesen habe, vom ID2, also dem VW ID2. Und der macht die 0 auf 100 in 3,2 Sekunden. Willst du schon wieder zurück? Ich nicht. Nö, fahr mal weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was. Und es ist ja noch nicht so spät, 7.17 Uhr, da haben wir noch einen Moment. Jetzt ist hier vielleicht auf dem Stück keiner. Wir fahren jetzt quasi zurück, wo wir hergekommen sind. Nein, die Anzeige. Woanders. Hä? Ich bin ganz woanders. Ah, okay. ID2. Ja, wir waren beim ID2 und bei dem Cupra. Und hinten richtig dicke Backen, so ein Evo-Flügel drauf, der muss wohl richtig schick sein. Aber, naja, weiß ich nicht. Soll ja keine Werbung sein. Ich bin auch noch nicht gefahren. Hätte ich mit Sicherheit mal Spaß dran, aber dann eher nicht hier so auf einer normalen Straße, sondern eher auf dem Track. Nein, also das Auto hier, das gefällt mir schon. Und man merkt, dass er halt etwas niedriger ist als der... Oh, was ist das denn hier? Das ist. Die haben hier ein Panoramaglasdach. Also das hier ist diese mit alles Komfort Plus Variante, ne? Oder Premium Plus Komfort. Ja, auf jeden Fall die teuerste Variante mit Glasdach. Und der hat tatsächlich einen Überrollbügel zwischen den B-Säulen. Und das ist so. Naja, aber kann ich mir halt gut vorstellen. Hier ist ja gewichtstechnisch mit Sicherheit auch was gemacht. Aber so? Ja, natürlich. Das war ja wohl ein vollgetunter Roller, oder? So schnell ist doch ein Roller normal nicht. Mit zwei Leuten drauf. Da brettert der hier auf die... Das wäre jetzt noch gewesen. Ja, was ich an den Autos so faszinierend finde, ist eben die Lautstärke. Ne? Spiegel scheinen ein wenig zu verkleinern, aber so 30 cm hast du... Jetzt für ein Problem? Neben mir parken wahrscheinlich. Findet er jetzt, dass ich doof parke? Boah, verpiss dich. Ich muss dieses View gucken. Ja, jetzt siehst du, wie das Auto da... Ja, wie ich doof stehe. Ja. Ist ja okay. Jetzt wieder weg. Okay. So, das war's. Ich wollte nur mal einparken. Ja, ist auch in Ordnung. Könnte natürlich jetzt, wenn man hier mal Licht hat, auch ein Foto von dem Auto machen. Fahr halt mal geradeaus auf den Aldi-Parkplatz. Bums, bums, hier unter den Lampen ist schön. Und nicht da irgendwo, ne? Nein, sondern ich möchte rückwärts parken. Ja, aber von da hätte ich mehr Licht gehabt. Egal. Du bist immer noch nach vorne. Probefahrt, ah ja. Wo hat denn der hier seinen Blitz da? Akku zu niedrig, um Blitz zu verwenden. Verarsch mich doch. Nee, geht. Nee, er ist noch nicht beschriftet. Wollten wir ihn ja beschriften lassen, noch letzte Woche. Jetzt ist zwar lieber in Rot, aber der ginge auch in Schwarz. Der ist doch geil in Schwarz. Ne? Vor allen Dingen auch die Höhe hinten. Wenn du guckst, ne? Die Bodenfreiheit, der wirkt schon. Ah, also für den ist Schwarz auch das Bild. Ja. Da musst du die Klappe aufmachen, ja, je nachdem welchen du hast, und dann verriegelt er auch automatisch. Aber das ist schon. Rechtsfrei. Ah ja, so also klar. Ja. Nee, also jetzt habe ich hier eine ganze Menge Kram aufgenommen. Im Endeffekt nur hui und oh, und geht gut und supi und toll. Ja, ja. Rekuperation. Schön, genau. Erkennung, hallo. Ja, aber sowas von meine Holde fährt und schmieriger Scheibenwischer und ja, genau. Ja, schick. Also gefällt mir, aber wie gesagt, das mit der B-Säule, da bin ich noch nicht ganz mit glücklich und ansonsten ist das halt ein Schiff, ne? Aber ein schönes Schiff. Es ist schön, es ist gut. Die Höhe, ja, aber alles andere ist jetzt nicht so, wo ich sage, oh, ich muss in Le Bourg abgeben. Ich nee, noch nicht so. Also ich empfinde hier auch die Seitenneigung als nicht so gravierend wie beim Fori. Ja. Der Fori, der neigt sich ja mehr, also der liegt schon satter hier. Ja. Was aber wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass er den Schwerpunkt durch die Batterien wesentlich niedriger hat. Ne? Mhm. Weil das hat schon was. Aber ich weiß ja nicht, wie viel wir jetzt gefahren sind, aber das waren auf jeden Fall mehr als diese 30 Kilometer da dir. Die jetzt laut dieser Verbrauchsanzeige da. Nee, 116 oder was war ja der Iststand von links, die wir gefahren sind. Hat der Wagen erst 116 runter? Ja. Ja, der ist erst 2 Wochen im Haus. Ah. Der wurde ja dann angemeldet, der sollte beschriftet werden und dann hatten wir die Probe. 116 und jetzt 144, also doch 30 Kilometer. Und die Restreichweite auf 111. 111. Ja. Steht jetzt hinten ein anderes Auto? Nee. Hast du mal den Schlüssel? Ja, ne? Da hat er doch. Der hat ja mal Kofferraum. Der hat Kofferraum. So. Wie hast du den jetzt aufgekriegt? Indem ich da auf diesen Kofferraumknopf sitze und da sind noch die Ladekabel drin. Den kannst du bestimmt hier zumachen, ne? Da und da ist mit Verriegelung. Und wenn du da drauf drückst, dann kriegst du ihn einfach nicht mehr auf. Und da nur zu? Da geht er erstmal nur zu. Das ist nämlich, dass dir keiner was klauen kann, wenn der Wagen an ist. So, und dann krieg ich ihn jetzt auf? Theoretisch. Oh. Und dann eben mit der Verriegelung. So. Dann machen wir jetzt mit der Verriegelung und das. Ja, das ist aber, das kannst du beim. Nee, das ist diese auf der Höhe. Ach so. Wie auch immer. So, und jetzt mal nochmal Licht, damit ich weiß, da schließe ich ihn ab. Mhm. Und das ist die Klimaanlage? Vielleicht ist das ja der Vorwärmer. Der Vorwärmer. Das würde mich ja freuen. Wow, ich denke. Ja, ist ja schön. Wird schön. Nimm mal den Schlüssel. Genau, ich habe dafür unterschrieben. Ich muss mir mal hier die Maske aufsetzen und das Ding hier ausmachen. Ja. Das war ein schönes Nikolausi. Zumindest besser als Hüftgold. Als wir das Autohaus verließen, wünschten wir uns gegenseitig schöne Feiertage und einen guten Rutsch und wir frotzelten noch, wenn wir uns nicht noch vorher sähen. Es könnte ja immer mal was sein, zum Beispiel ein Rückruf. Zu Hause angekommen, schaute ich die Post durch und fand einen Brief des Autoherstellers. Ich öffnete ihn, las und meinte zu Holden, da ist er, der Rückruf. Nee, doch, oh. Ich sollte mich mit meinem Autohaus in Verbindung setzen, die Benzinpumpe meines Autos müsse getauscht werden. Aber das ist eine andere Geschichte. Und mit dieser Bombennachricht endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 119 vom 15.12.2022. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Und für diejenigen, die die Lindlerer Lichterfahrt verpasst haben, gibt es noch Hoffnung. Ein Funken Hoffnung. Am 17.12. findet die Lichterfahrt Marienheide-Gummersbach statt. Treffen um 16.30 Uhr am bekannten Sammelpunkt, Abfahrt 17 Uhr. Auf Leppestraße nach Marienheide, Wettestraße in der Schlade, Ringstraße, Hermannsbergstraße, Schaderstraße, Leppestraße, B256 bis Kotthauser Höhe, Hückeswagnerstraße zur Erzgrube, B256 Hülsenbuscher Straße, Weststraße, Gummerother Straße, Gummerstraße, Derstelstraße, Windhagener Straße, Schwarzberger Straße, Obergelpe Straße, Wervershofer Straße, Gelpe Straße, Kirchstraße, L98, Hauptstraße, Hohe Fuhrwerk, Talerweg, L97, Schlossstraße, Erlinghagener Straße, L97, Dorfstraße, Wirtschaftsweg Richtung Dürhölzen, Kreuzgartenweg, Dürhölzner Straße, L97, Gimborner Straße, Niederkotthausen, Schulzenkamp und Dähinghausen. Bitte verteilen Sie sich an der Wegstrecke und halten Sie eigenverantwortlich genügend Abstand. Denn es ist 5 vor 12. No Farmers, No Food.